from the novel in a chapter ending. The island will for the blue building of a stick. But here is the house, the good night sight. Forever no fight, only from the right. Oh, my soul, you are my enemy. Oh, my soul, you are my enemy. Move my soul, you are my enemy. Oh, my soul, you are my enemy. Die heiligen Sachen aus der guten Altzeit. Und Opa ist Opa, ist Uniform bereit. Als wenn ich drehe, den Tunnel, der ihr blitzt. Bei dem werde ich freuen, wenn du wieder blitzt. Denn der Ecke wird so Führer, weil es ist. Der Ecke wird so Führer, weil es ist. Der Ecke wird so Führer, weil es ist. So Führer, so Führer, weil es ist. Opa war so Führer, weil es ist. Oh, my soul, you are my resistance! Oh, my soul, you are my resistance! Alle! Ich kann euch nicht! Und jetzt alle!